Am 26. Dezember 1978 gegen 14.30 Uhr bediente Bud Prescott einen großen und ziemlich hager aussehenden jungen Mann mit ergrauendem Haar und sehr blutunterlaufenen Augen. Bud war einer von drei Verkäufern im Phoenix Sporting Goods Store in der 4th Street am Tag nach Weihnachten. Und das Geschäft bestand in der Hauptsache aus Umtausch, aber dieser Bursche war ein zahlender Kunde. Er sagte, er wollte ein gutes Gewehr kaufen, leicht und mit Hahn. Bud zeigte ihm einige. Der Tag nach Weihnachten war hier am Ladentisch ruhig. Wenn Männer Gewehre zu Weihnachten bekamen, wollten nur sehr wenige sie gegen etwas anderes umtauschen. Der Bursche sah sich alle sehr genau an und entschied sich schließlich für ein Remington 700 Kaliber 243, eine sehr schöne Waffe mit leichtem Rückstoß und flacher Flugbahn. Im Waffenbuch unterschrieb er mit John Smith, und Bud dachte, wenn ich jemals einen falschen Namen gesehen habe, dann diesen hier. John Smith bezahlte bar, nahm die 20er aus einer Brieftasche, die prall damit gefüllt war. Er nahm die Waffe direkt über den Ladentisch in Empfang. Bud, der ihm ein wenig einheizen wollte, machte ihn darauf aufmerksam, dass man seine Initialen ohne Aufpreis in den Kolben einbrennen könnte. John Smith schüttelte nur den Kopf. Als John Smith das Geschäft verließ, fiel Bud auf, dass er deutlich erkennbar hinkte. »Es würde überhaupt kein Problem sein, diesen Burschen zu identifizieren«, dachte Bud. »Nicht mit diesem hinkenden Gang und den Narben an seinem Hals.« Am 27. Dezember 1978 gegen 10.30 Uhr kam ein dünner Mann hinkend bei Phoenix Office Supply Inc. herein und näherte sich Dean Clay, einem der dortigen Verkäufer. Clay sagte später aus, dass ihm in einem Auge des Mannes ein Feuerfleck aufgefallen war, wie seine Mutter das zu nennen pflegte. Der Kunde wollte eine große Aktentasche kaufen und suchte sich schließlich ein hübsches Stück aus Rindsleder heraus. Beste Qualität, Preis $149,95. Die ganze Sache, vom Ansehen bis zum Kaufen, dauerte nicht länger als 20 Minuten. Der Bursche verließ das Geschäft und bog direkt in die City ab. Und Dean Clay sah ihn nie wieder, bis er sein Bild in der Phoenix Sun sah. Später, am selben Nachmittag, näherte sich ein großer Mann mit ergrauendem Haar Bonita Alvarez-Schalter auf dem Phoenix Amtrak Terminal und erkundigte sich nach einer Fahrt von Phoenix nach New York mit dem Zug. Bonita zeigte ihm die Verbindung, er folgte ihnen mit dem Finger und notierte sich dann alle sehr sorgfältig. Schließlich fragte er Bonnie Alvarez, ob sie eine Fahrkarte für den 3. Januar für ihn reservieren könnte. Bonnie ließ die Finger über die Computerkonsole tanzen und sagte dem Mann, dass sie es könnte. »Warum tun Sie es dann nicht?« begann der große Mann, dann verstummte er. Er legte eine Hand an den Kopf. »Alles in Ordnung, Sir?« »Feuerwerk«, sagte der große Mann. Sie berichtete später der Polizei, dass sie ganz sicher war, der Mann hatte »Feuerwerk« gesagt. »Sir?« »Alles in Ordnung?« »Kopfschmerzen«, sagte er. »Entschuldigen Sie.« Er versuchte zu lächeln, aber diese Anstrengung konnte sein abgespanntes, jung, altes Gesicht nicht besonders verbessern. »Möchten Sie Aspirin? Ich hab welches.« »Nein, danke. Geht vorbei.« Sie stellte die Fahrkarten aus und sagte ihm, dass er am 6. Januar mitten am Nachmittag auf der Grand Central Station in New York ankommen würde. »Wie viel kostet das?« Sie sagte es ihm und fügte hinzu, »Bar oder Kreditkarte, Mr. Smith?« »Bar«, sagte er und holte das Geld aus einer Brieftasche, eine ganze Handvoll 20er und 10er. Sie zählte die Scheine, gab ihm das Wechselgeld, die Quittungen, die Fahrkarten. »Ihr Zug fährt um 10.30 Uhr ab, Mr. Smith«, sagte sie. »Seien Sie bitte so rechtzeitig hier, dass Sie den Zug um 10 Uhr besteigen können.« »In Ordnung«, sagte er. »Danke.« Bonnie bedachte ihn mit einem strahlenden, professionellen Lächeln, aber Mr. Smith wandte sich bereits ab. Sein Gesicht war sehr blass, und Bonnie kam mir wie ein Mann vor, der sehr starke Schmerzen hatte. Sie war ganz sicher, dass er Feuerwerk gesagt hatte. Elton Curry war Schaffner auf der Amtrak-Strecke Phoenix nach Salt Lake. Der große Mann erschien am 3. Januar pünktlich um 10 Uhr und Elton half ihm die Stufen hinauf in den Waggon, weil er ziemlich hinkte. Er hatte eine recht alte Reisetasche aus Schottenstoff mit Stoßspuren und ausgefransten Kanten in einer Hand. In der anderen Hand hielt er eine brandneue Aktentasche aus Rindsleder. Er hielt die Aktentasche so, als wäre sie sehr schwer. »Kann ich Ihnen damit behilflich sein, Sir?« fragte Elton und meinte die Aktentasche, aber der Reisende reichte ihm die Reisetasche zusammen mit seiner Fahrkarte. »Nein, die brauche ich erst, wenn wir unterwegs sind, Sir.« »In Ordnung, danke.« »Ein sehr höflicher Bursche«, sagte Elton Curry später den FBI-Agenten, die ihn verhörten, »und er gab ein stattliches Trinkgeld.« Der 6. Januar 1979 war ein grauer, wolkenverhangener Tag in New York. Es sah nach Schnee aus, aber er fiel noch nicht. George Clemens Taxi parkte vor dem Biltmore Hotel gegenüber der Grand Central Station. Die Tür wurde geöffnet und ein Bursche mit ergrauendem Haar stieg ein. Er bewegte sich vorsichtig und unter leichten Schmerzen. Er stellte eine Reisetasche und eine Aktentasche neben sich auf den Sitz, machte die Tür zu, legte den Kopf gegen die Rückenlehne und schloss einen Moment die Augen, als wäre er sehr, sehr müde. »Wohin fahren wir, mein Freund?« fragte George. Sein Fahrgast sah auf ein Stück Papier. »Port Authority Terminal«, sagte er. George fuhr los. »Sie sehen ein bisschen blass um die Nase aus, mein Freund. Mein Schwager sah auch so aus, wenn er seine Gallenkoliken hatte. Haben Sie Gallensteine?« »Nein.« »Mein Schwager, der sagt, Gallensteine tun schlimmer weh als alles andere, abgesehen vielleicht von Nierensteinen. Wissen Sie, was ich ihm gesagt habe? Ich habe ihm gesagt, dass er voller Scheiße ist. Andy, habe ich gesagt, bist ein großartiger Kerl, ich mag dich, aber du bist voller Scheiße. Hast du je Krebs gehabt, Andy, sage ich. Das frage ich ihn, wissen Sie, ob er je Krebs gehabt hat? Ich meine, weiß doch jeder, dass Krebs das Schlimmste ist.« George warf einen langen Blick in den Rückspiegel. »Ich frage Sie, mein Freund, sind Sie okay? Wenn ich die Wahrheit sagen soll, Sie sehen aus wie eine aufgewärmte Leiche.« Der Fahrgast antwortete, »Mir geht's gut. Ich dachte nur an eine andere Taxifahrt. Vor ein paar Jahren.« »Ah, so«, sagte George weise, als wüsste er genau, wovon der Mann sprach. Nun, in New York wimmelte es von komischen Kauzen, das ließ sich nicht bestreiten. Nach dieser kurzen Pause des Nachdenkens sprach er weiter über seinen Schwager. »Mami, ist der Mann krank?« »Psst!« »Ja, aber ist er krank?« »Danny, sei still.« Sie lächelte den Mann auf der anderen Seite des Mittelgangs des Greyhound an, ein Verzeihung heischendes Kinder-sagen-eben-alles-Lächeln, aber der Mann schien es überhaupt nicht gehört zu haben. Der arme Kerl sah wirklich krank aus, Danny war erst 4, aber in diesem Punkt hatte er recht, der Mann sah lustlos in den Schnee hinaus, der zu fallen begonnen hatte, nachdem sie die Staatsgrenze von Connecticut überquert hatten. Er war viel zu blass, viel zu mager, und da war eine schreckliche Frankenstein-Narbe, die sich unter dem Mantelkragen hervor bis unters Kinn erstreckte. Es sah aus, als hätte jemand vor gar nicht langer Zeit versucht, ihm den Kopf abzuschneiden und beinahe Erfolg gehabt. Der Greyhound war unterwegs nach Portsmouth, New Hampshire, und falls der Schnee keine Verspätung mit sich brachte, würden sie heute Abend um 21.30 Uhr ankommen. Julie Brown und ihr Sohn waren auf dem Weg zu Julies Schwiegermutter, und das alte Miststück würde Danny wie üblich völlig verderben. Nicht, dass das besonders schwer gewesen wäre. »Ich will ihn angucken.« »Nein, Danny.« »Ich will sehen, ob er krank ist.« »Nein.« »Ja, aber wenn er stirbt, Ma?« Dannys Augen leuchteten eindeutig angesichts dieser aufregenden Möglichkeit. »Danny, sei still!« »Ey, Mister«, rief Danny, »sterben Sie oder was?« »Danny, du sollst den Mund halten«, zischte Julie, ihre Wangen brannten vor Verlegenheit. Da begann Danny zu weinen, kein echtes Weinen, sondern dieses trotzige »Ich setze meinen Kopf schon durch« Heulen, bei dem sie ihn immer packen und in die Arme kneifen wollte, bis er wirklich einen Grund zum Weinen hatte. In solchen Augenblicken, wie jetzt im Bus in einem abendlichen Schneesturm, ihren heulenden Jungen neben sich, wünschte sie sich manchmal, dass ihre eigene Mutter sie vor mehreren Jahren hätte sterilisieren lassen, bevor sie volljährig geworden war. Doch jetzt drehte der Mann auf der gegenüberliegenden Seite des Mittelgangs langsam den Kopf herum und lächelte sie an. Ein müdes, schmerzgequältes Lächeln, aber dennoch süß. Sie sah, dass seine Augen schrecklich blutunterlaufen waren, als hätte er geweint. Sie versuchte, zurückzulächeln, aber es war falsch und unbehaglich auf ihren Lippen. Dieses rote, linke Auge und die Narbe an seinem Hals ließ diese Gesichtshälfte finster und unfreundlich aussehen. Sie hoffte, dass der Mann jenseits des Mittelgangs nicht bis Portsmouth mitfahren würde, aber wie sich dann herausstellte, tat er es doch. Am Busbahnhof sah sie ihn noch einmal, als Dannys Oma den glücklich kichernden Jungen in die Arme nahm. Sie sah ihn zum Terminalausgang hinken, in einer Hand eine ramponierte Reisetasche, in der anderen eine neue Aktentasche. Nur einen Augenblick lief es ihr eiskalt den Rücken hinab. Es war nicht nur ein Hinken, es war ein gebeugtes Schlurfen. Aber seine Haltung wirkte irgendwie zielstrebig, wie sie später der Staatspolizei von New Hampshire erzählte. Er schien ganz genau zu wissen, wohin er wollte, und nichts würde ihn daran hindern können, dorthin zu gelangen. Dann verschwand er endgültig in der Dunkelheit und sie verlor ihn aus den Augen. Timsdale, New Hampshire, ist eine kleine Stadt westlich von Durham, gerade noch innerhalb des dritten Kongressbezirks. Sie lebt in der Hauptsache vom kleinsten der Chatsworth-Werke, das sich wie ein rußgeschwärzter Backsteintroll am Rande des Timsdale Stream befindet. Ihr einziger bescheidener Anspruch auf Ruhm besteht, laut der hiesigen Handelskammer, darin, dass es die erste Stadt in New Hampshire war, die elektrische Straßenbeleuchtung hatte. Eines Abends Anfang Januar kam ein junger Mann, dessen Haar vorzeitig grau wurde, ins Timsdale Pub, die einzige Bierkneipe der Stadt, gehinkt. Dick O'Donnell, der Besitzer, stand hinter der Theke. Die Gaststube war beinahe leer, denn es war Mitte der Woche, und ein neues Unwetter braute sich zusammen. Draußen lagen schon 6 bis 7 Zentimeter, und es würden sicher bald noch mehr werden. Der Mann mit dem hinkenden Gang stampfte sich die Schuhe ab, kam zum Tresen und bestellte ein Pabst. O'Donnell bediente ihn. Der Bursche trank noch 2, bei denen er sich Zeit ließ, und sah zum Fernseher über der Bar. Die Farbe wurde immer schlechter, schon seit Monaten, und The Fonz sah aus wie ein alter rumänischer Vampir. O'Donnell konnte sich nicht erinnern, diesen Mann schon einmal gesehen zu haben. »Noch eins?« fragte O'Donnell, der 2 alte Schachteln in der Ecke bedient hatte und zur Theke zurückkam. »Eins mehr kann nicht schaden«, sagte der Bursche. Er zeigte auf eine Stelle über dem Fernseher. »Sind Sie ihm begegnet?« Es handelte sich um eine eingerahmte Vergrößerung einer politischen Karikatur. Sie zeigte Greg Stilson, der wie üblich den Schutzhelm auf dem Kopf hatte und einen Mann im Straßenanzug die Stufen des Kapitols hinabwarf. Der Mann im Straßenanzug war Louis Quinn, der vor 14 Monaten überführt worden war, Schmiergelder bei Parkplatzgeschäften angenommen zu haben. Die Überschrift lautete »Die Strolch-Therapie«. Über eine Ecke war mit krakliger Handschrift geschrieben worden »Für Dick O'Donnell, der den verdammt besten Saloon im dritten Bezirk hat. Nur weiter so, Dick. Greg Stilson.« »Worauf Sie sich verlassen können«, sagte O'Donnell. »Hat bei seiner letzten Wahlkampfkampagne hier eine Rede gehalten. Hatte überall in der Stadt Schilder aufstellen lassen. Kommt am Samstag um 14 Uhr in den Pub und trinkt einen auf Greg. An diesem Tag habe ich das beste Geschäft meines Lebens gemacht.« Die Leute sollten nur einen auf seine Kosten trinken, aber am Schluss hat er die ganze Rechnung bezahlt. Was Besseres kann man kaum tun, was? Ah. Hört sich an, als hielten sie ihn für einen höllisch guten Mann. »Ja, das tue ich«, sagte O'Donnell. »Und wer was anderes behaupten sollte, würde bestimmt meine Knöchel zu spüren bekommen.« »Nun, ich werde es nicht drauf ankommen lassen.« Der Mann legte 3/4 Dollar auf die Theke. »Trinken Sie einen mit mir.« »Okay, dagegen habe ich nichts einzuwenden. Danke, Mr. Johnny Smith ist mein Name.« »Freut mich, Sie kennenzulernen, Johnny. Ich bin Dickie O'Donnell.« Er zapfte ein Bier für sich. »Ja, Greg hat diesem Teil von New Hampshire schon viel Gutes getan. Manche Leute haben Angst, es offen auszusprechen, aber ich nicht. Ich sage es ganz laut und deutlich. Greg Stilson wird eines Tages Präsident werden.« »Meinen Sie?« »Und ob?« erwiderte O'Donnell und kam zur Theke zurück. »Für einen Mann wie Greg ist New Hampshire nicht groß genug. Er ist ein verdammt guter Politiker, und wenn ich das sage, dann hat das schon einiges zu bedeuten. Ich halte nämlich nicht viel von Politikern. Ich finde diese nichts weiter als eine Bande von Gaunern und Schiebern. Das finde ich immer noch. Aber Greg ist die Ausnahme von der Regel. Ein Pfunzkerl. Wenn jemand vor 5 Jahren behauptet hätte, dass ich sowas jemals sagen würde, hätte ich ihm ins Gesicht gelacht. Eher lese ich Gedichte, bevor ich in einem Politiker was Gutes sehe, hätte ich gesagt. Aber Gottverdammt, das ist ein Kerl.« Johnny sagte, »Die meisten dieser Leute wollen nur dein guter Kumpel sein, solange sie sich um ein Amt bewerben. Aber wenn sie's dann haben, heißt es Scheiß drauf, bis zur nächsten Wahl.« »Ich komme selbst aus Maine und ich habe ein einziges Mal an Ed Muskie geschrieben. Wissen Sie, was ich als Antwort bekam? Einen vorgedruckten Brief.« »Ach, das ist doch ein Polack«, sagte O'Donnell. »Was kann man schon von einem Polacken erwarten? Hören Sie, Greg kommt an jedem verdammten Wochenende in den Bezirk. Na, hört sich das an wie Scheiß drauf bis zur nächsten Wahl?« »Ah, an jedem Wochenende, murmelte Johnny und trank einen Schluck Bier. »Wohin denn? Trimble? Ridgeway? Die großen Städte?« »Er hat ein System«, sagte O'Donnell im ehrfürchtigen Tonfall eines Mannes, der so etwas für sich noch nie geschafft hatte. 15 Städte, angefangen von den großen Orten wie Capital City bis hin zu kleinen Cuffs wie Timsdale und Cooter's Notch. Jede Woche besucht er eine Ortschaft, bis er die ganze Liste hinter sich hat. Dann fängt er wieder von oben an. Wissen Sie, wie groß Cooter's Notch ist? Ungefähr 800 Seelen. Na, was halten Sie da von einem Burschen, der sich in Washington ein Wochenende freinimmt, um nach Cooter's Notch zu kommen und sich in einer kalten Stadthalle die Eier abfriert? Hört sich das an wie Scheiß drauf bis zur nächsten Wahl? Ha? Nein, sagte Johnny wahrheitsgemäß. Was macht er? Nur Hände schütteln? »Nein, er hat eine Halle in jeder Stadt, die reserviert er für den ganzen Samstag. Er trifft so gegen 10 Uhr vormittags ein, dann können die Leute zu ihm kommen und mit ihm reden, ihm ihre Vorschläge unterbreiten, verstehen Sie? Wenn sie Fragen haben, beantwortet er sie. Wenn er mal eine Frage nicht beantworten kann, kehrt er nach Washington zurück und findet die Antwort.« Er sah Johnny triumphierend an. »Wann war er denn zum letzten Mal hier in Timsdale?« »Vor ein paar Monaten«, sagte O'Donnell. Er ging zur Registrierkasse und blätterte in einem Stapel Papieren herum, die daneben lagen. Er kam mit einem eselsohrigen Zeitungsabschnitt zurück und legte ihn vor Johnny auf die Theke. »Hier ist die Liste. Werfen Sie mal einen Blick drauf. Mal sehen, was Sie davon halten.« Der Ausschnitt stammte aus der Zeitung von Ridgeway. Er war schon ziemlich alt. Die Schlagzeile lautete »Stilson kündigt Begegnungszentren an«. Der erste Absatz las sich, als würde er direkt von Stilsons Presseabteilung stammen. Darunter war die Liste der Städte aufgeführt, wo Greg die Wochenenden verbringen wollte, und die mutmaßlichen Daten. Nach Timsdale würde er erst wieder Mitte März kommen. »Sieht ziemlich gut aus«, sagte Johnny. »Ja, das denke ich auch. Viele Leute denken das.« »Dieser Liste zufolge muss er erst letztes Wochenende in Cooter's Notch gewesen sein.« »Das stimmt«, sagte O'Donnell und lachte. »Das gute alte Cooter's Notch. Noch ein Bier, Johnny?« »Nur wenn Sie eins mittrinken«, sagte Johnny und legte ein paar Scheine auf die Theke. »Oh, da sage ich nicht nein.« Eine der beiden anwesenden Schnapsdrosseln hatte Geld in die Musikbox gesteckt, und Tammy Wynette, die sich alt und müde und nicht glücklich darüber anhörte, hier zu sein, sang »Stand by your man«. »Ey, Dick«, keifte die andere, »schon mal was von Bedienung gehört?« »Halt den Schnabel«, brummte er zurück. »Fick dich«, kreischte sie und gackerte. Gottverdammt, Clarice, ich hab dir schon gesagt, du sollst dieses Pisswort in meiner Bar nicht benutzen. Ich hab dir gesagt, ach, hör auf und bring uns noch ein Bier. Ich hasse diese beiden alten Fotzen, sagte O'Donnell murmelnd zu Johnny. Ein paar alte, abgehalfterte Lesbenschnallen, das sind sie. Die sind beide schon seit einer Million Jahren hier, und es würde mich nicht überraschen, wenn sie es noch erleben würden, dass sie auf mein Grab spucken können. Manchmal ist es eine verdammt üble Welt. Ja, ist es. Entschuldigung, bin gleich wieder da. Ich habe eine Bedienung, aber die kommt im Winter nur freitags und samstags. O'Donnell zapfte zwei Krüge Bier und brachte sie an ihren Tisch. Er sagte etwas zu ihnen und Clarice antwortete wieder, »Fick dich!« und gackerte erneut. Die Kneipe war voll von den Geistern toter Hamburger. Tammy Wynette sang durch das Popcorn-Knistern einer alten Schallplatte. Die Heizungen strahlten Bruthitze in den Raum, draußen rieselte Schnee trocken gegen Glas. Johnny rieb sich die Schläfen. Er war schon einmal in dieser Bar gewesen, in hunderten anderer kleiner Ortschaften. Sein Kopf schmerzte. Als er O'Donnell die Hand geschüttelt hatte, hatte er erfahren, dass der Barkeeper eine alte Promenadenmischung hatte, der er beigebracht hatte, auf Befehl zuzubeißen. Sein großer Traum war, dass eines Nachts ein Einbrecher in sein Haus einsteigen würde, denn dann wäre es ihm gesetzlich erlaubt, den Hund auf ihn zu hetzen, und damit würde es einen gottverdammten Hippie-Pervo-Scheißkerl weniger auf der Welt geben. Oh, sein Kopf schmerzte. O'Donnell kam zurück und wischte sich die Hände an der Schürze ab. Tammy Wynette war fertig. Sie wurde abgelöst von Red Savine, die einen CB-Anruf für ihren Teddybär hatte. »Nochmals danke für die Halben«, sagte O'Donnell und zapfte zwei. »Ist mir ein Vergnügen«, sagte Johnny, der immer noch den Zeitungsausschnitt studierte. »Letzte Woche Curtis Notch, kommendes Wochenende Jackson. Davon habe ich noch nie gehört, muss ein ziemlich kleines Nest sein, was?« »Ein Kaff«, stimmte O'Donnell zu. »Sie haben ein Skizentrum aufgezogen gehabt, aber das ist vorbei. Viele Arbeitslose in der Gegend. Sie fällen etwas Holz und betreiben ein bisschen Landwirtschaft, aber er geht zu ihnen, bei Jesus, redet mit ihnen, hört sich ihre Keifereien an. Woher aus Maine kommen Sie, Johnny?« »Lewiston«, log Johnny. In dem Zeitungsausschnitt stand, dass Greg Stilson alle Interessierten in der Stadthalle erwartete. »Ich nehme an, Sie kommen vom Skifahren, ne?« »Nein, ich habe mir vor einer Weile das Bein verletzt. Ich fahre nicht mehr Ski. Ich bin nur auf der Durchreise. Danke, dass Sie mir das gezeigt haben.« Johnny gab ihm den Ausschnitt zurück. »Sehr interessant.« O'Donnell steckte ihn sorgfältig zu seinen anderen Unterlagen zurück. Er hatte eine leere Bar, einen Hund zu Hause, der auf Befehl zubiss, und Greg Stilson. Greg war in seiner Bar gewesen. Johnny wünschte sich unvermittelt, er wäre tot. Wenn seine Fähigkeit eine Gabe Gottes war, dann war dieser Gott ein gefährlicher Irrer, den man aufhalten sollte. Wenn Gott Greg Stilsons Tod haben wollte, warum hatte er ihn dann nicht mit um den Hals geschlungener Nabelschnur durch den Geburtskanal geschickt? Oder ihn an einem Stück Fleisch ersticken lassen? Oder ihm einen Stromschlag versetzt, während er den Rundfunksender wechselte? Warum brauchte Gott Johnny Smith, um seine schmutzige Arbeit zu erledigen? Es war nicht seine Verantwortung, die Welt zu retten, das war für die Psychos, und nur Psychos würden es auch nur versuchen. Plötzlich beschloss er, er würde Greg Stilson leben lassen und Gott ins Gesicht spucken. »Alles klar, Johnny?« fragte O'Donnell. »Hä? Ja, klar. Sie haben im Augenblick ziemlich komisch ausgesehen.« Chuck Chatsworth sagte, wenn ich es nicht täte, müsste ich befürchten, von den Millionen Menschen, die er umgebracht hat, bis ins Grab hinein verfolgt zu werden. Mit den Gedanken woanders, denke ich, sagte Johnny. Sie sollen wissen, dass es mir ein Vergnügen war, mit Ihnen zu trinken. Oh, das kann ich guten Gewissens erwidern, sagte O'Donnell, der einen zufriedenen Eindruck machte. Ich wünschte, mehr Leute, die hier vorbeikommen würden, so denken. »Sie kommen hier durch, wenn Sie zu den Skigebieten reisen, wissen Sie, die großen Orte. Dorthin bringen Sie Ihr Geld. Wenn ich denken würde, dass Sie hier absteigen, würde ich das Lokal so einrichten, wie ich glaube, dass es Ihnen gefällt. Poster, wissen Sie, von der Schweiz und Colorado, ein offener Kamin, würde die mit Rock'n'Roll vollstopfen und nicht mit dieser beschissenen Musik. Sie wissen schon, das würde mir gefallen.« Er zuckte mit den Schultern. »Verdammt, ich bin kein schlechter Kerl.« »Natürlich nicht«, sagte Johnny, stieg vom Barhocker herab und dachte an den zum Beißen abgerichteten Hund und die Hoffnung auf einen Hippie-Pervo-Einbrecher. »Nun, sagen Sie Ihren Freunden, dass es mich gibt«, sagte O'Donnell. »Ganz bestimmt«, sagte Johnny. »Hey, Dick«, kreischte eine der Schlampen, »schon mal was von freundlicher Bedienung gehört?« »Warum lässt du dir keinen reinschieben?«, brüllte O'Donnell errötend. »Fick dich«, rief Clarice zurück und gackerte. Johnny schlüpfte leise hinaus in den aufziehenden Sturm. Er war im Holiday Inn in Portsmouth abgestiegen. Als er an diesem Abend zurückkam, sagte er dem Mann an der Rezeption Bescheid, für morgen früh die Rechnung fertig zu machen. In seinem Zimmer setzte er sich an den unpersönlichen Holiday Inn-Schreibtisch, holte all sein Briefpapier heraus und griff nach dem Holiday Inn-Kugelschreiber. Er hatte Kopfschmerzen, aber da waren Briefe, die unbedingt geschrieben werden mussten. Sein momentanes Aufbegehren, falls es das gewesen war, war vorbei. Geblieben war die unvollendete Sache mit Greg Stilson. »Ich bin verrückt geworden«, dachte er. »Das ist es. Ich habe vollkommen den Verstand verloren.« Er sah die Schlagzeilen vor sich. »Psycho erschießt N.H. Rapp. Wahnsinniger verübt Attentat auf Stilson. US-Abgeordneter in New Hampshire von Kugelhagel niedergemäht.« Und Inside View würde natürlich einen ganz großen Tag haben. Selbsternannter Seher tötet Stilson. 12 bekannte Psychiater enthüllen, warum Smith es getan hat. Und dieser Dees würde vielleicht berichten, wie Johnny damals gedroht hatte. Er würde sein Schrotgewehr holen und einen Eindringling erschießen. Verrückt. Die Krankenhausrechnungen waren bezahlt, aber dies würde eine neue Rechnung ganz besonderer Art hinterlassen, und sein Vater würde sie zu begleichen haben. Er und seine neue Frau würden viele Tage lang im Scheinwerferlicht seiner reflektierten Berühmtheit stehen, sie würden mit hasserfüllter Post überflutet werden. Alle, die er gekannt hatte, würden interviewt werden, die Chatsworths, Sam Wysack, Sheriff George Bannerman, Sarah? Nun, so weit würden sie vielleicht nicht zurückgehen. Es war ja nicht so, dass er vorhatte, den Präsidenten zu erschießen. Noch nicht. Manche Leute haben Angst, es offen auszusprechen, aber ich nicht. Ich sage es ganz laut und deutlich. Greg Stilson wird eines Tages Präsident werden. Johnny rieb sich die Schläfen. Die Kopfschmerzen kamen in langsamen, tiefen Wellen und alles Nachdenken würde seine Briefe nicht schreiben. Er zog den ersten Briefbogen heran, hob den Kugelschreiber auf und schrieb: »Lieber Dad«. Draußen peitschte Schnee ans Fenster, ein trockenes, sandiges Geräusch, das verriet, dass es ernst war. Schließlich eilte der Kugelschreiber über das Papier, anfangs noch langsam, dann immer schneller.